Qualo, Quund, Querzlich, Quillkommen, Quaim, Quexischen, Quer. War das jetzt richtig? Was, also ich bin beeindruckt, sagen wir es so. Ja, ich muss sagen, die Kuhsprache ist nicht, die kann nicht jeder. Also da muss man sich schon wirklich ein bisschen reinfuchsen. Ja, du hast jetzt geprobt, seit wir P aufgenommen haben, hast du dich voll darauf konzentriert. Ja. Ja, hat sich gelohnt. Ich finde, der Aufwand war es wert. Ich finde auch. Ja, hallo zusammen und willkommen. Hallo. Das nochmal übersetzt, ne? Genau. In normale Sprache. Zu einer der schwierigsten Folgen für uns. Mhm. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Ja. Hatten wir schon Buchstaben? Ne, eigentlich kommen jetzt noch die schwierigen, ne? So zum Schluss. Mhm. Noch mit XY und so. Ja, und halt Q. Die anderen waren alle noch relativ human. Und schon da haben wir gejammert. Ja, das stimmt. Naja, aber wir werden es irgendwie durchbringen. Und schlimmstenfalls dauert die Folge halt nur 10 Minuten. Ja, wird eine Turbo-Folge. Genau. Wir haben auch wieder alle Rubriken ins Spiel geschmissen quasi. Also wir können aus einer Hülle und Fülle auswählen. Ja. Und uns hoffentlich inspirieren lassen. Ja. Weil bei ein paar Kategorien habe ich schon so überlegt, was man so nehmen könnte. Und bei ein paar Sachen ist mir nichts eingefallen. Wirklich gar nichts. Ja. Also ich behaupte auch wirklich, dass es bestimmt Kategorien gibt, wo man auch nichts findet. Wo es nichts gibt. Ja. Ja. Aber ja, vielleicht werden wir auch eines besseren belehrt von den Hörern. Lassen wir uns überraschen. Genau. Aber vorher interessiert mich sehr, wie beliebt denn das Q eigentlich so ist in unseren Texten. Mach mal Trommelwirbel. Der Q, der seltenste Buchstabe des deutschen Alphabets. Wirklich? Ja. Also es ist auf Platz 26? Ja, und die Häufigkeit liegt bei 0,02%. What? Ja. Ja, okay, wir können die Folge hiermit beenden. Ja, war schön. Wir hören uns beim R wieder. Krass. Mit so wenig habe ich nicht gerechnet. Also, dass es weit hinten ist, okay, hätte man sich auch denken können. Ja, ja. Und auch der letzte, das ist okay, aber 0,02. Boah, das ist ja wirklich nichts. Ja, da muss man sich eigentlich auch fragen, warum gibt es denn Buchstaben? Ja, frage ich mich auch. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Wir werden es herausfinden durch die Wörter, die wir heute rausposaunen werden. Wir können uns ja jeweils überlegen, wie man das Wort anders schreiben könnte, um den Q abzuschaffen. Oder auch andersrum, wie man statt anderen Sachen ein bisschen mehr das Q einbauen kann. Weil ich habe zum Beispiel gerade an das Tier, die Kuh, gedacht. Man könnte ja auch einfach nur ein Q. Als dann spart man sich zwei Buchstaben. Idee. Sehr schöne Idee. Ja, wobei, man spart ja nicht wirklich zwei Buchstaben, weil der Q kommt ja immer mit dem U vor. Ja, und ja, weißt du, wie man das nennt? Nee. Diagraph. Ah. Also, okay. Weiß ich natürlich im FF. Also es gibt kein einziges Wort, wo nur das Q alleine steht. Ne? Es ist immer ein U dabei. Also jetzt in der Deutschen. Außer es ist eine Eigenmarke oder ein eigenes Wort. So. Ja. Ja, okay. Aber sonst gibt es eigentlich das nur in der Kombination mit U, genau. Das ist auch verrückt. Aber ich erinnere mich auch gerade an die Grundschulzeit, wo man dann das Alphabet so gelernt hat. Und da, als dann quasi das Q dran war, war das, ich sehe es direkt genau vor mir, so an der Tafel, wie da Q und U steht. Also wie das da gar nicht alleine. Okay. Also alle Buchstaben A, B, C, so ganz normal. Und dann ist aber ein Q und dann noch ein U dahinter. Ah, daran also mag ich irgendwie mich nicht erinnern bei uns. Na, irgendwie sehe ich da so eine Wand vor mir. Es ist halt auch die Frage, warum macht man dann nicht einen Buchstaben, der beide integriert quasi, also kombiniert? Ja, das stimmt. Weil ein Buchstabe, der nicht für sich alleine stehen kann, ist ja ein Quatschbuchstabe. Eigentlich, ha, Quatsch. Ha! Ja. Also, und es ist der 17. Buchstabe im modernen Alphabet. Und was ja auch interessant ist, in Deutschland und in der Schweiz wird das Q ausgesprochen und in Österreich im Allgemeinen, und jetzt weiß ich aber nicht, wie man das sagt, lautsprachlich KVE. Kwe. Okay, Quee. Also, die Österreicher. Schickt uns eine Sprachnachricht, Ja, bitte. wie das klingt, weil, ja, Quee, Interessant. weiß nicht. Genau. Und das Fingeralphabet zum Schluss. Wir legen die drei letzten Finger so gegen die Handfläche. Und dann Zeigefinger und Daumen zeigen nach unten. Und das war's. Okay. Ja. Wenn du das sagst, Wenn ich dann das scheint das sage. wohl zu stimmen. Ja, weiß nicht, wie man darauf kommt, aber nun gut. Ja, das wäre es zum Q gewesen. Das wäre jetzt die Aufwärmphase gewesen für uns. Sehr gut. Wir wissen jetzt alles über den Buchstaben Und und können locker flockig da ein paar Wörter raushauen. Gleich. sind dir bei deiner Recherche na, für den Buchstaben Q schon ein paar Wörter mit Q über den Weg gelaufen? Nee. Nee. Ich habe also nicht geschummelt oder so. Zum Beispiel Nee. jetzt, wo der Buchstabe so wenig verwendet wird, würde ich gerne wissen, was denn unter dieser geringen Verwendung das häufigste Wort mit Q ist. Ah. Das würde ich gern wissen. Vielleicht kann ich das mal Okay. googeln und vielleicht Ja. finden wir das noch heraus. Ja, gute Idee. Gute Idee. So. Aber ich ziehe dann erstmal Die erste Kategorie. die erste Kategorie. Oh, ich hoffe, du hast ein gutes Händchen. Ich hoffe auch. Okay, wir nehmen diese hier. Aha. Oh Gott. Also, Ja. es ist nicht unsere liebste Kategorie, aber vielleicht findet man da was. Und zwar geht es Okay. um die Filme. Natürlich. Natürlich. Ja. Da gibt es doch aber bestimmt irgendwas. Auf jeden Fall. Irgendwas mit. Oh nee. Irgendwas mit Quelle. Mit Quelle oder mit Qual? Oder mit. Weiß ich nicht. Ja. Kurz off topic, die Linie ist jetzt nicht mehr gerade, wenn ich nichts sage, aber ich habe nichts verändert. Hä? Jetzt ist wieder gut. Ah, keine Ahnung. Okay, seltsam. Ja. Ich, Ja. ja, gucke ich mir später mal an. Okay, nur gut. Jetzt wieder rein. Ja, ich habe die ganze Zeit nur, wobei du musst ja eigentlich anfangen, ne? Ja. Halt keinen Film im Kopf, sondern ich habe die ganze Zeit nur Quentin Tarantino im Kopf, weil der Ich mit Q auch. geschrieben wird. Ja, ich auch. Aber der nennt ja seine Filme nicht nach Nach sich. ihm. Also. Ich weiß keine Ahnung. Also, ich weiß ja sonst schon keine Filme, aber mit Q. Gibt es nicht irgendwas wie Quelle des Lichts oder so? Ja, Könnte ich mir klingt. vorstellen. Ich, Oder. ja. Ah, Irgendwas mit nee, der. das Ja? geht auch nicht. Nee, Ach nee, so. nee. Irgendwas mit der Queen? Ah, ja, es Gibt's gab da einen irgendwas? Queen-Film. Hieß der einfach Queen? Ich weiß es nicht. Ah, er hieß die Queen, aber ja, The Queen. Das können wir durchgehen lassen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Hast du den geguckt? Ja, ich bin auf Recherche. Ah. Und es gibt Quellen des Lebens. Mit Jürgen Vogel. Wirklich? Den Ja. Film gibt's? Ja. Den du dir gerade ausgedacht hast? Ja, ich habe ja Quelle des Lichts gesagt, aber Ah, okay, stimmt. Ja, genau. krass. Stimmt. Ja. Also, Den wir müssen wir haben jetzt zwei direkt gucken. Filme. Ja. Und ich habe keinen davon gesehen. The Queen habe ich gesehen, doch. Ja, und wie war der? Das ist schon lange her. Okay. Aber ich glaube, der war gut. Der war mit Helen Mirren. Ich glaube, der war gut. Okay. Prädikat gut. Ja, das ist gut. Ja. Ja, sehr erfolgreich. Ich mache kurz eine Pause. Die Katze miaut mich an. Okay. Sie möchte rein. Diese Katze mal wieder. Diese Katze. Aber du hast jetzt deine 5 Maren-Minuten. Nee, danke. Ich hoffe, sie braucht nicht so lange, um die Katze reinzuholen. 5 Minuten. Katze drin? Saskia auch drin? Das hört sich seltsam an. So, bin wieder da. Okay. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es wäre, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt live dabei gewesen wäre, wie du irgendwie aus dem Fenster fällst oder so. Gott. Was macht man dann? War die Also, was soll Szene ich dann nicht machen? abenteuerlich genug? Nee, stimmt. Nee, ich will jetzt noch mehr. Okay. Aber das ist ja richtig, also es ist voll unheimlich. Was soll man dann machen? Ich weiß auch nicht. Hallo? Festhalten. Hallo? Hast Ja, du mich nicht mehr? ich meine an meiner Stelle. Aha. Ich leg dann einfach auf und warte ab, oder? Ich rufe die Polizei und sage, schicken Sie eine Polizeistreife in die Schweiz. Ich Genau. weiß nicht genau wohin. Ja. Ja. Okay, aber der Ja, Katze es geht's wäre. gut und dir geht's auch gut. Uns geht's allen gut, ja. Das ist Ja. gut. Und das Gut, Fenster, gut, das ich gut. geöffnet habe, würde auf den Balkon führen. Also ich Ah, würde okay. nicht so weit fallen. Das ist gut. Das ist sehr Ja. beruhigend. Sehr gut. Du kannst weiterhin ruhig schlafen Ja. oder ruhig Podcast aufnehmen. Ja. Wie heißt die Katze eigentlich? Das weiß ich immer noch nicht genau. Weißt du M nicht? Ah. Mimo oder Mime oder so. Mime. Irgendwas mit M. Okay. Miau. Genau, wir können Sie als Gast in Folge M2.0 Ja. einladen. Sie hat bestimmt viel zu erzählen, wie es ist, so mit mir zusammen auf Ja. dem Sofa zu chillen. Aber du Genau. kennst du die Besitzer? Ja, sind die Okay. Vermieter. Ah, okay. Ah, ich glaube, das Genau. hast du schon mal erzählt. Okay. Ja, genau. Sehr gut. Aber ich muss ihr antrainieren, dass sie vor der Podcastaufnahme jeweils reinkommen soll. Ich Ja. muss jedes Mal unterbrechen. Das stimmt. Es wäre schon besser, wenn die das mal könnte. Ich glaube, sie möchte einfach wirklich im Podcast vorkommen. Das ist vielleicht eine Podcast-Katze. Podcast-Katze. Ja. Und ich würde jetzt Okay. lieber noch Ja. ganz lange über Katzen und Podcasts Ich sprechen, wollte als auch gerade über. sagen, wir drücken uns vor der nächsten Kategorie ein bisschen. Ja. Zieh mal. Komm, so schlimm Ja. war das, waren die Filme nicht. Ja, es ging sehr gut. Okay, jetzt ich nehme die oberste Karte direkt weg. Oh. Oh. Ein Land. Ah. Aber du bist dran. Gibt es da überhaupt was? Lass mich überlegen. Wahrscheinlich schreibt man das, was ich meine, anders. Ja, nee, das geht nicht. Ich weiß es nicht. Hattest du was? Ja, aber ich glaube, das schreibt man mit K. Kuala Lumpur? Ist das überhaupt ein Land? Ja, schreib mal mit K. Okay. Aber das ist eine Stadt. Ah. Könnte auch gut ein Land sein, finde ich. Könnte auch gut ein Land sein. Gibt's ein Land mit Kuh? Ich recherchiere wieder. Ja, ich auch. Es gibt kein Land mit Q in der deutschen Sprache. Ach, krass. Viele nennen... Ja, ja, du hast das gleiche wie ich. Ja, viele nennen spontan Katar. Allerdings schreibt man das mit K. Genau. Ja, krass. Ja, dann die nächste. Und jetzt? Kategorie. Ja, die nächste. Willst du dann noch eine ziehen? Oder soll ich? Ich kann noch eine. Okay. Ein Möbel. Oh Gott. Gott. Gibt's da was? Gott. Mit Q. Ich bin auch am Überlegen. Wenn man keine Querflöte spielt, sondern sie nur als Deko-Objekt verwendet. Ich habe auch an die Querflöte gedacht, aber wir haben noch die Kategorie ja, noch Instrumente, die kommen könnte. Das stimmt. Ach Mann. Wenn man Küche mit Q schreibt, mhm, ja, dann kann man das nehmen. Den Küchentisch nehmen. Küchentisch. Genau. Oder boah. Ein Querspiegel. Mhm. Oder ein Querbild. Querbild. Ja, sollte man mal etablieren, dass man das so nennt. Es gibt etwas. Ja? Also habe ich natürlich jetzt wieder nicht selber rausgefunden. Okay. Aber es gibt was. Aber wirklich nur ein einziges. Okay. Möbelstück. Oder Möbel, ja. Ein Kilt. Was ist das? Englisch für Steppdecke. Okay. Vielseitig verwendbare Zierdecke, die als Tagesdecke dienen kann. Aber sich auch als Wandteppich eignet. Okay. Das habe ich noch nie gehört. Und sie werden als Alternativen zu Schlafsäcken im Outdoor- und Campingbereich genutzt. Das ist mir auch neu. Ja. Okay. Ja, ich als großer Campingfan weiß das natürlich. Ja, Kilt, der Name, ich habe das schon. Aber vielleicht verwechsle ich es auch mit. Ja, ich weiß es nicht. Also, okay. Ja. Ist auch nicht sehr ergiebig, diese Kategorie. Nee, nicht so richtig. Aber du ziehst jetzt diejenige, die uns brillieren lässt. Ja. Ja. Ihr hört vielleicht, dass ich hier gerade ein bisschen Lärm im Hintergrund mache. Das Problem ist, ich habe ein Kaugummi im Mund und suche etwas, wo ich es reintun kann. Aber ich habe jetzt was. Eine Kategorie. Ja, ich habe diese Filme-Kategorie lag schon vor mir. Ich habe schon überlegt, soll ich die einfach nochmal neu schreiben und da das Kaugummi reintun? Oder sie ist dann plötzlich verschwunden. Ups. Ja, ich habe jetzt aber einen Block gefunden und da konnte ich gerade ein Blatt rausreißen. Also nur ein Stück natürlich. Okay. So. Toi, toi, toi. Ich ziehe. Mhm. Unser Essen. Und zwar Gemüse und Obst. Quitte. Ja, das war auch das Erste, was mir eingefallen ist. Quitten. Quittenchili mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie das schmeckt. Hattest du das nie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei meinen Eltern stand früher ein Quittenbaum im Garten. Okay. Und dann haben meine Mama auch Quittenchili gemacht und das ist ziemlich aufwendig. Weil Quitten sind ja so pelzig. Mhm. Also musst du die zuerst schälen und die sind total hart und dann schneiden und eben kochen und dann für Gelee presst du das jetzt alles durch. Und ja. Also mega Aufwand. Aber es lohnt sich. Also mir schmeckt es sehr gut. Ja. Ja, ich bin schon überfordert, ob es überhaupt noch irgendwas gibt. Hatten wir es nicht mal? Nee, es war nicht mit dir. Aber kann man Zwetschgen nicht auch quetschen? Es gibt... Manche Ja, sagen ich doch. weiß, was du meinst. Ja, sagt man das in manchen Regionen? Ich glaube. Quetsche? Quetsche, ja. Das ist eine Unterart der Pflaume, steht hier. Ah, aber mit Q, oder? Ja. Ja, dann darfst Hä? du das nehmen. Warte, jetzt ist es irgendwie weg. Wo ist es denn? Ja, auf jeden Fall stand das da gerade irgendwo. Okay. Ich habe es irgendwo gerade gesehen. Ja, okay. Zählt es trotzdem? Ja. Quetsche, das hört sich doch super komisch an. Ja, total. Halt nach Quetsche. Quetschen auch. Ja. Also, die sind ja nicht. Ja. Ah, vielleicht sind es Regionen, wo Zwetschgen immer nur gequetscht werden, weil daraus Schnaps gemacht wird. Hashtag Theorie. Ja, das kann natürlich sein. Da habe ich jetzt keine Quelle für. Ja, stellen wir mal Aber so in den Raum. ich habe gerade den Duden-Artikel von der Quetsche gefunden. Oh, okay. Hat sogar einen Duden. Und da steht. Hä? Ach so, ich bin so doof. Das ist natürlich einfach, die reden halt von einer Quetsche und also nicht von der Frucht, sondern Aha. da steht dann bei Bedeutung Kartoffelpresse. Und ich dachte gerade so, hä? Wieso ist auf einmal eine Kartoffelpresse? Ja. Ja. Ja. Wobei, dann steht hier noch, es kann auch ein kleiner Ort bzw. Betrieb oder Laden sein, dass man sagt, da die Quetsche da drüben. Das ist aber umgangssprachlich abwertend. Okay. Aber das hat jetzt auch nichts mit der Frucht zu tun. Nee. Ja. Aber es bringt mich auf eine Idee. Wir könnten Küchenutensilien als neue Kategorie reinnehmen. Und weißt du was? Das schreibe ich mir jetzt auf den Blog auf, Ah, oh, den du ich bist so gerade mein gut. Kaugummi reingeworfen habe, damit wir das nicht wieder vergessen. Ja. Ich habe schon wieder vergessen. Ach so, Küchenutensilien. Ja. Hatten wir noch andere Ideen? Ja, hör mal in Folge D oder so rein, da haben wir mal darüber gesprochen. Seitdem nie mehr. Ja. Oder immer wieder und immer wieder vergessen. Ja. Ja. Aber ja, Küchenutensilien ist auch gut. Es passt in unsere Essenskategorie. Genau, das dachte ich mir eben auch. Okay. Also wir haben Quitte und Quetsche. Ja. Und deine Hausaufgabe ist, Quittenchili zu essen. Ja, stimmt, das wollte ich mir noch mal kurz Aufschreiben? angucken. Ja, aufschreiben vielleicht auch. Ich wollte das mal kurz googeln, wie das aussieht. Ah, So das ist eher so orange. orange. Ah, vielleicht habe ich Das das auch hast schon du mal gegessen. bestimmt schon gegessen. Auch beim Hotelfrühstück oder so ist doch das meistens auch mit dabei. Ja, aber ich bin Team Rot. Aha. Na, Also ich esse lieber. Team langweilig, wie man auch sagt. Nee. Ja, ich weiß auch nicht, aber an sich die zum Beispiel so ganz klassische Marmelade ist ja auch, also orangene Marmelade ist ja so Aprikose oder so. Und Aprikosen an sich esse ich auch sehr gerne, aber irgendwie als Marmelade oder so Gelee, Konfitüre, was auch immer, Ja. spricht es mich nicht so an. Okay. Dann nehme ich lieber immer so Marmelade. Himbeer oder so. Okay. Nee, Marmelade mag ich eigentlich alles, außer Orangenmarmelade. Ja. Das finde ich nicht lecker. Und ich mag So. nicht so, ja. Also Bitterorange mit Ah, ja. Schalenstücken drin. Das Ugh. ist ja so die englische Nee, das mag ich auch Marmelade. nicht Das so ist. gern. Ich mag auch nicht so gerne Erdbeermarmelade. Ah ja? Das ist ganz seltsam, weil ich liebe Erdbeeren, aber ich esse nicht Ja. so gerne Erdbeereis. Ich esse auch nicht so gerne Erdbeermarmelade. Also ich esse am liebsten Erdbeeren Pur. pur. Ja. Oder halt irgendwie so mit Eis in Verbindung oder so. Aber halt so Ja. die Erdbeere in der ursprünglichen Form. Ich weiß auch nicht warum, aber Erdbeermarmelade, finde ich, schmeckt gar nicht nach Erdbeer. Ja, ist halt viel Zucker drin, Ja, ja. das stört mich eigentlich nicht so, aber Ja. ja, weiß auch nicht. Ich habe schon lange keine Marmelade selbst gemacht. Ich Fällt mir glaube, ein. ich habe irgendwann an Weihnachten mal welche verschenkt. Ist aber auch schon wieder ein paar Ja. Jahre her, glaube ich. Oder war das? Nee, das war nicht letztes Jahr. schon länger her. Ja, aber ist ja eigentlich total einfach. Also. Ja. Ja, ich mache es auch gern, ja. Einmal habe ich Mirabellenmarmelade gemacht, das war auch lecker. Das klingt auch gut. Eben, es geht ums Essen und wir können sprechen, Ja. das ist so schön. Ja. Hauptsache kein Kuh. Ja. Okay, aber zieh du doch mal die nächste. Oder? Du bist Ja, dran, ja. ich bin dran. Ich bin heute einfach langweilig von oben nach unten. Ist okay. Promi. Ha, Quentin Ja, Tarantino. ja. was gibt's denn noch? Also, du darfst gerne was über Quentin Tarantino sagen. Nee, danke. Hast du seinen neuesten Film gesehen? Ja, du auch? Ja. Der Dreistünder. Sogar zweimal. Wirklich? Ja, ich war im, also wir reden von Once Upon a Time in Hollywood, für die, die es nicht wissen. Genau, mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Ich war da, als der rauskam, ich glaube, es war ja so im August irgendwann, ne, so Mitte August, war ich da drin. Und aber halt mit Arbeitskollegen. Und mein Freund hat dann auch ganz lange immer gesagt, also der konnte an dem Tag nicht. Und dann hat er aber immer gesagt, er will den auch noch sehen. Und dann habe ich, und dann wurde es immer später, Woche für Woche war der nicht mehr Oh. so oft im Programm. Und ich Ja. gesagt, wenn du den jetzt noch sehen willst, dann müssen wir das bald machen, weil der ist nicht mehr so lang. Ja. Und dann kam halt auch dazu, dass er den nicht auf Deutsch gucken wollte, sondern auf Englisch. Und dann wird es noch ein bisschen schwieriger. Ja. Ich hatte den halt das erste Mal auch auf Englisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Und dann jetzt beim zweiten Mal haben wir den komplett auf Englisch geguckt, weil ich habe gesagt, ich kenne ja eh schon, mir ist es dann, also ich weiß ja grob immer, worum es geht und verstehe ja dann auch, worüber sie reden. Da brauche ich dann, also brauche ich nicht unbedingt nur Untertitel. Deshalb haben wir ihn, ja, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. War es diese Woche? Ja, Mittwoch. Ach, der läuft jetzt immer noch. Ja, Mittwoch waren wir da drin. Und es war erstaunlich, also es war ein kleines Kino und es war auch ein kleiner Saal, aber es waren erstaunlich viele Leute noch drin. Also Ah, krass. bestimmt so 30. Also Okay. hätte ich nicht gedacht, dass, ich dachte, wir sind allein im Kino, wenn wir da reingehen. So Ja. an einem Mittwochabend. Aber waren echt noch Leute da. Also weiß ich auch nicht, woran das jetzt lag. Ob das auch Leute sind, die es jetzt zum zweiten Mal gucken oder die auch sich gedacht haben, jetzt langsam muss ich den mal gucken, sonst Ja. läuft der nicht mehr. Aber ja, genau, ich habe ihn zweimal gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein Film ist, den ich zweimal sehen wollen würde. Irgendwie. Ja, ich weiß, also irgendwie, dadurch, dass da jetzt über 2 Monate zwischenlagen, ging es eigentlich. Und der kam mir jetzt beim zweiten Mal, also ich glaube, der geht ja irgendwie 2 Stunden 45 oder so. Ja. Und jetzt beim zweiten Mal gucken, kam der mir gar nicht so lang vor. Vielleicht, weil ich einfach schon Ah, wusste, was noch wirklich? so kommt. Beziehungsweise ich Okay. habe dann immer so überlegt, okay, die Szene kommt noch und dann passiert noch das und dann noch das. Beim ersten Mal war es halt, kam es mir auch nicht so lang vor, ehrlich gesagt. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, warum die so übertreiben müssen. Also, warum muss denn ein Film fast 3 Stunden lang sein? Da kann ich ja zwei auch theoretisch gucken. Ja. Also ich finde es nicht schlimm, wenn ein Film mal länger geht als Standard 90 Minuten oder so, das ist Ja. klar. Aber ja, er ist schon arg lang. Ja, er hat halt, ja. Aber er kam ja auch nie, also ich habe mich jetzt auch nicht gelangweilt im Kino oder so. Also er war, ist schon, die Länge ist jetzt nicht störend, das ist schon so. Ja, finde ich auch. Also irgendwie, bei mir war jetzt auch das Problem, das erste Mal, als ich den geguckt habe, war ich da um 8, glaube ich, drin und dachte schon so, oh Gott, ob ich das aushalte so lang, weil ich Ja. schlafe ja auch tendenziell bei Filmen und so immer sehr gerne ein und hatte dann richtig Schiss im Kino, dass ich einschlafe. Ja. Aber irgendwie, es ging total. Also irgendwie, ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass es halt Englisch war und ich Ja. dadurch ein bisschen konzentrierter war Okay. und nicht eben so dachte, oh, ich kann mal kurz irgendwie. Also, weil wenn du nicht aufgepasst hast, hast du es halt, ist es ja was anderes, wenn du das auf Englisch guckst, als wenn du es auf Deutsch guckst. Ja. Ja. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich den früher geguckt. Ich glaube schon um 6:30. Und das war eigentlich eine ganz gute Uhrzeit. So von 6:30 bis 9, kurz nach Ja. 9. Das war voll, voll gut. Konnte man danach schlafen gehen direkt. Ja. Ich habe ihn in der Nachmittagsvorstellung gesehen. Das ist auch gut. Ja, das war auch gut. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen eingenickt. Ja. Obwohl es die Nachmittagsvorstellung war. Ich kann immer, bei Filmen kann ich leider meistens einschlafen. Ja, ich auch. Ja. Aber ich überlege, bei welcher Sequenz es war, als ich eingeschlafen bin. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, als Brad Pitt auf dem Dach oben war. Wo er sein Hemd ausgezogen hat, das hast du verschlafen. Das habe ich natürlich dann wieder mitgekriegt. Aber er hat ja dann, gab es irgendeine Rückblende. Ja, ja, genau. Und so, die habe ich nicht ganz mitgekriegt. Na, aber gut. Ich glaube, die war jetzt auch nicht so relevant. Hoffe ich. Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was da passiert, aber ja. Ist ja nur so, ja. Ja, aber ich mochte den Schluss und die Aussage des Films, ohne zu spoilern. Ja, mir hat er auch, also ich meine, ich hätte ihn jetzt auch nicht ein zweites Mal geguckt, wenn ich ihn nicht ein bisschen gemocht hätte. Ja. Ja, aber bei mir war es jetzt auch, also ich kann auch selten Filme so mehrmals gucken. Ja. Also je nachdem, natürlich nach ein paar Jahren schon, aber das waren ja jetzt nur 2,5 Monate zwischen. Da irgendwie war es aber halt so dadurch, dass ich den im Kino geguckt habe und zwar halt so mit diesem Event Kino verbunden. Mhm. Also ich glaube, zu Hause hätte ich mir den halt jetzt nicht nochmal angeguckt. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwie dann gedacht, okay, ich gucke jetzt was anderes. Ja. Aber ich fand, das war also so mit diesem ganzen Kinocharakter und dadurch, dass ich halt auch mit meinem Freund da war, statt... Also mit anderen Personen nochmal als beim ersten Mal. Ja. Und man tauscht sich dann danach trotzdem nochmal aus und so. Das fand ich dann eigentlich ganz gut. Ja. Das ging. Nächste Woche habe ich ein spezielles Kinoerlebnis vor mir. Ja, was denn? Ja. Ich gehe einen Film schauen, also wir gehen zu viert. Ja. Und das ist Cine and Dinner. Also wir werden essen während des Films. Das ist ja verrückt. Ja. Das gibt's auch nur in der Schweiz, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Okay, aber... Und dazu den Film. Das ist schon parallel. Also man isst nicht vorher oder nachher, sondern während... Ich gehe davon aus, weil man sitzt an Tischen so scheinbar. Ja. Ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß es nicht. Das ist ja witzig. Ja. Wobei eine Begleitung, die mitkommt, hat schon gesagt... Ich wäre bestimmt total sauer, wenn dann alle essen und dann wird serviert und ich kann mich nicht auf den Film konzentrieren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann ist es ja auch generell ein bisschen lauter im Kino, ne? Wenn dann alle mit ihrem Besteck und alle halt essen so, ne? Ja, ja. Aber stelle ich mir schon ganz witzig vor. Welchen Film guckt ihr denn? Das perfekte Geheimnis. Ah, okay. Ja, der kommt ja jetzt raus. Ja, achso, hier läuft er, glaube ich, seit Donnerstag. Also ja, genau. Ja, oder, so. Ja, genau. Er kam gerade raus. Und wir sind eben alle ein bisschen Fans von Florian David Fitz. Ah, okay. Ich hatte auch irgendwie auf Instagram, hatte ich was zu diesem Film gesehen. Und da war dann ein Kommentar drunter. Ja. Dass das ja eigentlich nicht, also dass diese Idee irgendwie schon in 11 anderen Ländern gab. Ja. Also, und dann stand da halt ein Film, den es auch auf Netflix gibt. Ich glaube, das ist die französische Produktion davon. Und den habe ich dann geguckt letztens. Und da dachte ich mir, jetzt kann ich mir den deutschen Film sparen, weil ich glaube, es ist genau das Gleiche. Ja, das kann gut sein. Und der französische sei aber sehr gut, habe ich mal die Kritik gehört. Ja, ich fand den auch ganz gut. Ja. Also, ja. Ich war nur ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte, beziehungsweise ich war dann von dem Deutschen eher enttäuscht, weil ich hatte von dem Deutschen so ein paar Ausschnitte gesehen und hatte dann den Französischen gesehen und da waren halt Szenen, die 1:1 so übernommen wurden, wo ich mir auch dachte, also, ihr hättet euch ja mal ein bisschen was ausdenken können. Ja, ja. Also wirklich auch die Dialoge so, also komplett. Gut, du weißt nie, wie es ist mit den Rechten, gell? Zum Teil darfst du halt auch nicht viel verändern. Ja, stimmt auch wieder. Je nach Rechte-Situation. Ja, das stimmt. Ja, aber du musst dann mal berichten, wie es war. Also ich fand den Französischen auch ganz gut. Ich habe halt mir zwischendrin immer vorgestellt, wie das wäre, wenn ich das machen würde. Ja. Also so mit Handys auf dem Tisch und dann lesen die ja alles vor, was da so kommt. Ich glaube, bei mir würde da nicht so viel passieren. Ja, ich dachte mir auch, es könnte gut sein, dass einfach einen Abend lang nichts passiert. Ja, oder dann mal so eine Spam-E-Mail kommt dann rein und so, okay. Ja, genau. Dann eine Spam-Mail oder dann ruft man irgendwie, also anrufen schon gar nicht, aber ja, ja. Kriegst du mal so eine Nachricht irgendwie, was machst du so? Und das war's dann. Genau. Ja, aber trotzdem, also ja. War schon ganz lustig. Ja, also die Idee ist ganz witzig, genau. Ja. Aber ich denke mir, ich habe jetzt so auch ein paar Interviews gesehen, halt mit den Schauspielern und so. Jetzt machen sie ja Promotour. Und dann wird das natürlich immer eingebunden in die Interviews oder eben diese Handysache und so. Ah, okay. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja gut, wenn ich jetzt Schauspieler wäre in diesem Film, würde ich für die Promotour einfach ein Fake-Handy mir besorgen, das Ja. ich ohne Bedenken jedes Mal abgeben kann. Ja. Ich habe auch am Montag waren Elias Mbarek und Florian David Fitz bei Late Night Berlin. Ja, das habe ich Hast du das auch gestern auch gesehen? nachgeschaut. Ja, er Und war da dachte ich mir schließlich auch so, eingezogen. ja, weil da sollten die ja, wer es nicht gesehen hat, wurde einer an Lügendetektor angeschlossen und Klaas hat den Genau. Fragen gestellt und wenn dieses Gerät Lüge gesagt hat, musste aus dem anderen Handy irgendwie entweder das letzte Google-Ergebnis, ne, oder irgendwie die letzte Sprachnachricht oder Ja, irgendwie sowas abgespielt die werden und gelöscht. Ah, das war was. ah, Die gelöschtes Foto, gelöschtes ne? Foto im gelöschten Ordner. Und ich und meine Kollegin haben uns so eingesehen und so. Es gibt einen gelöschten Ordner. Ich weiß nicht, ob das auf jedem Handy so ist, aber bei mir gibt es das auch auf jeden Fall. Habe ich auch schon bei Du den hast Leer, ein also den muss ich auch regelmäßig iPhone, oder? löschen, also entleeren, weil mein Handy sonst so voll ist. Ich musste suchen, weil ich glaube nicht, dass er ist mir noch nie begegnet. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das bei jedem Handy gibt oder ob Ja. das nur bei bestimmten Modellen so ist. Ja. Sorry, Ja. ich habe dich unterbrochen. Ja, genau, dort mussten sie dann dieses Spiel Ja, und machen. dann dachte ich mir auch so, also die wussten ja erstmal, dass dieses Spiel, also dass die das spielen. Ja. Die werden ja vorher auch ein bisschen angewiesen, was da so, was in der Sendung so Sache ist. Ja. Und dann, also wenn das jetzt was ganz Schlimmes wahrscheinlich gewesen wäre, hätten die das auch nicht gezeigt, ne? Aber Ja. was hatte noch mal, der hatte doch Alice Schwarzer Prostitution oder so gegoogelt, ne? Da dachte ich auch so, was? Warum? Ja, Das war ein bisschen genau. witzig, ja. Ah, übrigens, ich weiß nicht, das habe ich nicht erzählt gehabt, glaube. Ich wäre ja eigentlich an die Vorpremiere in Zürich gegangen, wo alle Schauspieler da gewesen wären. Okay. Und dann war ich krank. Oh, shit. Ja, Oh, nein. es war so doof. Ich habe mich so drauf gefreut. Ja, oh, wie Und ich war auch blöd. noch nie an einer Vorpremiere. Nee, ich auch nicht. Und er halt mit rotem Teppich und so. Also, es wäre so schön gewesen. Oh, Mist. Ja, das war Oh. ärgerlich. Naja, also ich bin auf jeden Fall gespannt nächste Woche auf dieses Ja, das musst du dann Filmding. mal berichten. Aber der Ja. Film ist ja eigentlich ganz gut für, also da wählen die wahrscheinlich auch Filme aus, wo man dazu ganz gut essen kann, oder? Weil. Genau, und er ist ja auch auf Deutsch, also man muss keine Untertitel lesen oder so. Genau. Man, ja, ich denke es auch. Weil du Und ich willst da habe ja schon jetzt nicht. gesagt, wenn sie dann sauer wird, dann schauen wir ihn halt dann nochmal. Ja, genau. Ich meine, Genau. irgendwann hast du ja auch aufgegessen, ne? Du isst ja nicht den ganzen Film irgendwie 100 Minuten Ja, lang durch. ja. Es wird ja dann ein bisschen, also, Oder man spart eingeteilt. sich alles auf und dann kommt der Abspann und Ja, oh man isst Gott, ich noch muss noch alles alles nach. essen. Ja. Ja, aber das Genau. klingt echt verrückt. Ich habe das auch gerade gegoogelt und mir wurde direkt hier schon irgend so eine Schweizer Homepage angezeigt. Also vielleicht. Ja, es gibt ja auch Kinos, wo du irgendwie im Wasser sitzt. Also so Baden und Kino gibt es auch. Okay. Ja. Und Autokino. Warst du schon mal im Autokino? Nee, oder wollte ich. Ach Mann, jedes Jahr nehme ich mir das vor. Ja. Und ich bin auch, ich würde sagen, ich bin so einmal im Monat bin ich auf der Homepage von diesem Autokino Ja, und also gucke, was gibt's da in Köln läuft. eins? Ja, es gibt in Köln eins. Ja. Und jedes Mal gucke ich da, was da so läuft. Und da laufen ja auch oft gar nicht so unbedingt irgendwelche aktuellen Filme, sondern ja auch so Klassiker oder irgendwie, weiß ich nicht, da lief jetzt, was lief da denn relativ lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas, was mich nicht interessiert hat. Aber halt jetzt nicht unbedingt so ganz aktuelle Filme. Und dann dachte ich immer so, oh, irgendwie hat das dann nie gepasst. Und dann ist die Saison jetzt, glaube ich, bald zu Ende. Ich glaube, jetzt im November, Anfang November kommt, glaube ich, der letzte Film. Ja. Und dann muss ich bis nächstes Jahr wieder warten. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Das ist aber noch lange. Ja, ne? Ich weiß auch nicht. Ja. Irgendwie hatte ich, glaube ich, also ich kann jetzt direkt mal gucken. Aber da stand irgendwas für Anfang November, glaube ich, noch drin vom Programm. Krass. Ja. Dachte ich auch. Ich weiß auch nicht, ob das. Hier bis 24. Ja, da kann man aber auch nicht mehr im Cabrio gehen. Nee, das stimmt. Hier heute, 20:30 Uhr, das perfekte Geheimnis. Könnte ich gucken. Cool. Ja. Ich war einmal, ist aber auch schon wieder länger her. Es ist schon noch cool so. Es ist Ja, ich einmal muss es auch richtig. auf jeden Fall mal machen. Ja. Ja. Aber man braucht halt auch ein bisschen ein bequemes Auto. Ja, das stimmt. Irgendwann hat man dann das Gefühl, okay, ich möchte mich Ja, irgendwie anders. das stimmt. Ja. Ja. Soll ich meine Kategorie noch mal ziehen? Ach so, nee, ist dir überhaupt ein Promi mit Q noch Ah, eingefallen? stimmt, ich bin ja noch dran. Ja, nicht ein Promi als Person. Ja, eher Okay. Queen halt auch, aber das ist halt. Die lebt ja nicht mal mehr, der Freddy. Ah, aber die Queen. Ich wollte gerade Also sagen, die. was redest du denn von? Ich dachte, ich habe direkt an die Queen gedacht. Dachte so, hä, was? Wie, die lebt nicht mehr? Ich war gerade voll schockiert. Gestern bin ich Auto gefahren und habe Bohemian Rhapsody, den Filmsoundtrack, im Auto gehabt. Deshalb habe ich jetzt an Queen Ah, gedacht, die okay. Band. Ja, aber die Queen. Ja, die Ja, Queen. die zählt als Promi, würde ich sagen. Wie stehst du zur Monarchie? Ja, kein Ja. Kommentar. Okay. So, Ja. ich ziehe mal die nächste Karte. Ah, es beginnt zu regnen. Hier nicht. Gut. Ein Hobby. Quantensprünge machen. Okay. Aha. Also, dass man so ehrgeizig ist, dass man immer einen Quantensprung machen möchte. In seinen Überlegungen, Handlungen. Okay. Ja. Ja. Okay. Sagst du so lange okay, bis dir selbst was Nee, einfällt? mir ist schon was eingefallen. Also ich finde es jetzt blöd, Querflöte zu Ja, sagen, das weil es habe auch ich als eben auch Hobby wäre. bewusst nicht gemacht. Aber mir ist gerade noch Oh, ich habe auch noch was. Ja. hier Quad fahren. Quad? Ah, Ne? ja, stimmt. Ja. Weil ich, ja. Hast du das schon mal gemacht? Ja, aber das war ein Kinder-Quad. Und ich Okay. war kein Kind. Also, das war letztes Jahr. Okay. Aber das ist schon, also es macht schon Spaß. Schon ganz cool. Das sind ja diese Vierrädrigen, oder? Ja, Habe ich das genau. Richtige im Ja. Kopf? Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann fährst du über so unebene Landschaften, Ja, ich oder? bin nur langweilig im Kreis auf so einer Wiese gefahren, aber Okay. das war schon Action wild. machen. Ja. Ja, aber ich glaube, du kannst dann auch, ja genau, du kannst so richtige Touren auch über, weiß ich nicht, was für Gebiete machen. Ja. Cool. Ja. Jetzt habe ich eine Kategorie, die ich ziehen möchte, weil mir was in den Sinn gekommen ist. Okay, na dann. Toi, toi, toi. Ich meine, du kannst mir jetzt auch alles sagen, ne? Du kannst ja einfach so tun, als hättest du sie gezogen. Stimmt. Warum machen wir es uns immer so schwer? Weiß ich auch nicht. nicht das, was ich wollte. Entschuldigung. Ist okay. Eigenschaft. Eine Eigenschaft. Boah. Ich denke, die gehabt die ganze Zeit cool im Kopf, ne? Ich weiß auch nicht warum. Oh, da habe ich eine Geschichte zu. Also Cool. eine kleine Anekdote. Okay. In der ersten und zweiten Klasse hat man sich, oder haben wir uns jeweils so kleine Briefchen geschrieben in der Klasse oder Ja. irgendwie oder so rumgehen lassen und so. Und ich weiß noch, dass ich einen Junge, den fand ich relativ toll. Und dann habe ich ihm das auch sagen wollen und habe geschrieben, ich finde dich cool. Aber cool halt total falsch. Ich weiß jetzt aber nicht, ob mit Q oder mit K. Also entweder K-U-H-L oder eben mit Q irgendwas. Hat er die Message denn verstanden? Ja, aber ich glaube, es war so eine einseitige Beziehung. Okay, schade. Ja, aber cool ist wirklich nicht leicht zu schreiben als Kind, wenn man noch kein Englisch spricht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja. Jetzt ist es eine Eigenschaft, wenn man gerne viel quasselt. Ja, ich habe das Gleiche. Quasselnd? Ja. Ich habe Quasselstrippe im Kopf, genau. Ja, könnte man schon so halbwegs als Eigenschaft durchgehen lassen, oder? Ich würde auch sagen, ja. Das ist quasselig. Vielleicht nicht der richtige Begriff dann dafür, sondern eher irgendwie redselig oder so. Ja, ja. Es ist kein Adjektiv, aber es ist ja trotzdem irgendwie, das passt schon. Würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, eben, ich habe eigentlich dasselbe. Warte, ich muss überlegen, ob mir noch was anderes einfällt. Ich denke die ganze Zeit, was gibt es noch überhaupt mit Quatschig. Quatschig? Also jemand, der nicht ernst sein kann und immer Quatsch erzählt. Hm. Im lustigen Sinne oder im Sinne von so flunkern. Ah, ja, stimmt. Wahlweise, genau. Ja. Das wär's. Okay. Soll ich dann noch mal eine ziehen? Ja. Essen. Okay. Gibt's noch mehr als Quitte und Quetsche? Ja, ich hab noch was. Okay. Er sagt, du fang. Eine Quiche? Oh, sehr gut. Ja, Quiche Lorraine. Zum Beispiel? Mhm. Wie würdest du deine Quiche zubereiten? Ich wollte gerade sagen, ich bin, glaube ich, nicht so ein großer Quiche-Fan. Erstmal, also Rezept kann ich hier schon gar nicht sagen, wie man das zubereitet. Nur wie du es zubereiten würdest. Ob es ja, irgendwie Teig, dann Füllung rein, dann in den Ofen. Backofen. Ja. Was ist eigentlich die Eigenschaft von Quiche? Also was macht eine Quiche aus? Ist es der Guss, also das Ei, dieser Eierguss? Und dass es ein bisschen höher ist? Ist ja eigentlich ein herzhafter Kuchen. Genau. Aber was dann eine Quiche zu einer Quiche macht, aber ja, wahrscheinlich schon, so diese Form, ne? Ja. Weil wenn du sowas in so einer Form machst, das ist doch immer automatisch eine Quiche, oder nicht? Gibt es da noch was anderes, was man in so einer Form... Also, ja, man könnte doch alles, nicht? Also, oder was für eine Form ist denn das? Das ist eine... Quicheform? Eine runde, flache Form. Ja gut, aber man könnte ja auch eine Tarte machen oder so. Also so flach ist es ja nicht. Nee, das stimmt. Aber das ist dann... Vor allem, was mir gerade auch noch einfällt, aber das ist dann wahrscheinlich länderabhängig, weil Quiche ist natürlich französisch, aber es gibt ja auch... oh, jetzt weiß ich gerade nicht, ob das der richtige Begriff ist. Heißt das Tortilla? Na gut, aber was ist mit Kartoffeln? Weißt du, was ich meine? Ja, aber das hat keinen Teig. Nee, ne, das ist mit Kartoffeln und ja. So, weil das ist aber auch wie so ein Kuchen, deshalb. Aber wäre das Äquivalent vielleicht Pie? Gibt ja auch salzige Pies, oder? Aber die sind dann gedeckt. Ja, stimmt. Ja, ist auch nicht. Also schwierig. Ist einfach, eine Quiche ist eine Quiche. Ja. Ja. Ja. Mir ist noch nichts eingefallen. Mir fällt auch nicht, also außer irgendwie vielleicht eine Quarkspeise. Ja, logisch, Quark gibt es ja auch noch, ja. Aber das ist halt noch kein richtiges Gericht, also kein Essen. Es ist... Quarkkuchen. Quark. Weil das verstehe ich auch nicht. Warum sagt man Käsekuchen? Also ja, Frischkäse, aber... Weil es besser ja klingt. Quark machen. Quark-Dip. Ja. Heute möchte ich gern Käsekuchen essen. Oh. Mit irgendwas Speziellem? Also, wie ist der perfekte Käsekuchen? Für mich ist der perfekte Käsekuchen eigentlich nur Käsekuchen. Okay. Ohne irgendeinen Schnickschnack. Ja. Und der Boden so ein bisschen krümelig salzig auch? Ist okay, ja. Das ist okay. Ja. Okay. Und dann so ganz fluffiger. Magst du es lieber fluffig? Weil ich finde kompakt eben auch noch gut. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Es kann sein. Genau dieses Gespräch mit dem fluffig und kompakt, genau da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber es ist so schön. Ja, es hat beides so. Man kann immer wieder darüber sprechen. Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, es hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Wobei, nee, Nachteile eigentlich nicht. Nee. Es hat beides Vorteile. Es kann keine Nachteile geben. Außer es ist halt ein schlechter Kuchen, ne? Aber. Ja. Ja, für mich ist so ein kompakter eher immer direkt schon so ein wie so ein amerikanischer Cheesecake. Okay. Und so ein fluffiger ist mehr so, was ich hier in der Konditorei so bekomme. Ja, verstehe. Aber ist beides lecker. Ja. Ja. Soll ich noch eins? Ja, eine schnelle kannst du noch machen, oder? Ich meine, unsere Kategorien sind alle relativ schnell im Moment. Eine Beleidigung. Du Quatschkopf. Ja. Natürlich nicht du. Nein. Das war jetzt nur so in den Raum gesprochen. Ja, Quatschkopf finde ich sehr gut. Oder... Du Quengelliese. Ja, ist auch gut. Quengel. Oder du Quarkgesicht. Ja. Alles sehr schön. Ach, das war die Katze. Ich wollte gerade sagen, was war das für ein Geräusch? Aber ich habe Angst, dass sie über den Laptop läuft oder was kaputt macht. Sie hat jetzt da so auf mir geschlafen. Ah, okay. Ja, so. Fertig geschlafen. Ja, also nehmen wir Quatschkopf und Quengelliese. Ja. Sehr gut. Hat man das gerade gehört, das Geräusch? Nee. Okay, das war durch meinen Bauch. Oh. Weil ich mal was essen muss. Er denkt an Käsekuchen. Ja, ja. Oh. Noch eine? Das war jetzt so kurz. Ja, okay, dann nehme ich noch eine. Gut. Ob wir uns damit jetzt einen Gefallen tun? Okay. Ein Lied. Q Gibt bestimmt auch ein Lied mit Q, also Queen. Ja, bestimmt. Lied mit Queen. God save the Queen. Ich habe gerade, mir kam direkt irgendwie was Spanisches in den Sinn, weil Okay. diese ganzen Fragen, also okay, also das ist ja, also die ganzen Fragen so auf Spanisch, die fangen ja alle mit Q an. Und auf Ja. Französisch ja auch. Irgendwie. Ketal? Vielleicht gibt es ein Lied, was einfach nur Ketal heißt. Oder da dieses Lied, ah nee, das ist aber mit C wahrscheinlich. Gessera, Gessera. Nee, das kann Nee, auch mit das. Q Ja, sein. ich weiß, aber wird das nicht mit. Gessera, Gessera. Weiß es nicht. I don't know. Ich glaube, das wird mit Q. Also, es ist ja. K, also Q-U-E. Neues Wort, S-E-R-A. Stimmt. Also, in Ah, der da. zwei. Ah, das ist von Doris Day. Ja, das zählt. Gesera, gesera. Whatever will be. Genau. The future's not ours to see. Ja. Aber ich hätte nie gewusst, dass das von ihr ist. Nee, ich auch nicht. Aber da gibt es, glaube ich, auch sehr viele verschiedene Versionen mittlerweile von. Ja, das kann gut sein. Weil das Also gibt es doch das auch. wäre mein Lied. Ja. Es gibt es doch auch von. Ein Popsong. Coverversion, Auswahl. Ich überlege gerade, welche ich meine. Gott, gibt es da viele Coverversionen. Ja, dann nehme ich eine Coverversion von diesem Lied. Okay. Ich weiß aber nicht welche. Weil ich alle nicht kenne. Also wahrscheinlich schon, wenn ich es höre, aber vom Lesen nicht. Ja, oder ich nehme. Was gibt es? Gibt es nicht noch irgendwas mit Q? K. K. Ki. Also mir fällt nichts mehr ein. Mir auch nicht. Dann war's das. Dann war das jetzt das traurige Ende. Oh. Ja. Warte. Achtung. Ich muss kurz googeln, von wem das ist. Und ob Ich das bin Lied so. gespannt. Ah, Mist, das heißt leider nicht. Ich meinte das Lied. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando. Aber es heißt leider nicht quando, sondern sag mir Schade. wann oder sag mir quando. Jetzt habe ich schon wieder übersehen. Es heißt, sag mir quando, sag mir wann von Dieter Thomas Kuhn. Und ich dachte, es heißt vielleicht nur quando. Aber da ist immerhin Q Okay. drin, also. Okay, verstehe. Ich finde, das ist okay. Ja, ein halb befriedigendes Ende. Ja. Das ist doch gut. Ein kleines musikalisches Ende. Und wir erreichen jetzt dann gleich eine Stunde Aufnahme. Das passt doch gut. Wuhu. Yay! Oh, Ja, dazu kann ich also, noch was sagen, ja. weil das genau jetzt gerade kurz vor einer Stunde ist. Und zwar war ich letztens am Flughafen. Und da Ja. darf kann man 10 Minuten umsonst, also du musst, wenn du von der Autobahn abfährst, ein Ticket ziehen. Und dann darfst du 10 Minuten, kannst du 10 Minuten da umsonst sein und dann kannst du wieder rausfahren. Und auf dem Ticket war 10:47 Uhr quasi eingestempelt sozusagen. Das heißt, ich Ja. hatte bis 57 Zeit. Ja. Als ich das Ticket in dieses Ding reingemacht habe, war es 10:56 Uhr und 56 Sekunden. Wow. Ich hatte 4 Sekunden. Sonst hätte ich irgendwie 2 Euro zahlen müssen. Krass. Da dachte ich so, boah, manchmal kommt es wirklich auch auf die Sekunde an. Ja, wirklich. Oh. Ja. Aber Sehr gutes Timing. ich hätte mich halt auch richtig geärgert, wenn es genau eine Sekunde drüber gewesen wäre, weil dann hätte ich da wieder irgendwie wegfahren müssen und zu diesen Automaten nochmal rennen. Ja, das wäre. Das war Ja. Das war wirklich sehr gut. Ja, das wollte ich noch sagen. Jetzt sind wir auch bei einer Stunde. Sehr gut. Wobei vielleicht nicht mehr, wenn ich es geschnitten habe. Mal gucken. Ja. Sind wir gespannt. Wir wünschen euch viel, also nein, das wünschen wir nicht mehr, weil jetzt sind wir am Ende. Ach so, du wolltest viel Spaß wünschen? Ja. Dann wünschen wir euch, was kann man denn dann wünschen? Wir wünschen euch eine spannende Wartezeit auf das Erd. Genau. Wir hoffen, dass es euch bis hierhin gefallen hat. Danke für eure Treue. Liked uns, folgt uns auf Instagram. Ja, wir posten da immer super spannende Sachen. Ja, Content, Content, Content. Genau. Ja. Ja, es war nicht so schlimm wie gedacht. Nee, das stimmt. Und jetzt kann uns nichts mehr passieren. Es war der seltenste Das Buchstabe stimmt. im Alphabet. Krass. Wir sind gut. Wir sind cool mit Q. Quatsch. Ja, dann bis. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, Ja. da schließe ich mich an. Gut. Tschüss Okay. zusammen. Tschö.